Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 234, an Goethe, Jena, den 28. Oktober 1796. Sie erhalten hier das 9. Horenstück, 6 Exemplare für Sie, 1 für den Herzog, 1 für Mayern. Inlage an Herdern und Knebeln, bitte abgeben zu lassen. Heute Vormittag ist Frau von Humboldt mit ihren Kindern hier angekommen. Er ist noch in Halle bei Wolfen und wird in 3 Tagen hier sein. Humboldts waren noch in den letzten Tagen, als unser Almanach dahin kam in Berlin. Er soll gewaltiges Aufsehen da gemacht haben. Nikolai nennt ihn den Furienalmanach. Zöllner und Biester sollen ganz entzückt darüber sein. Sie sehen, dass es uns mit Biestern gelungen ist. Dieser findet die Xenien noch viel zu mäßig geschrieben. Ein anderer meinte, jetzt wäre noch eine Landplage mehr in der Welt, weil man sich jedes Jahr vor dem Almanach zu fürchten habe. Meyer, der Poet, meinte, wir beide hätten einander in den Xenien selbst heruntergerissen, und ich habe das Distichon, wohlfeile Achtung, Pagina 221, auf Sie gemacht. Woltmann war gestern bei mir und wollte wissen, dass Wieland von den Xenien gesagt habe, er bedauere nur, dass Voß darin gelobt sei, weil so viel andere ehrliche Leute misshandelt wären. Woltmann glaubt steif und fest, dass mit dem nekrologischen Raben, der hinter Wieland krächze, niemand als Böttiger gemeint sei. Endlich ist denn der erste gedruckte Angriff auf die Xenien geschehen, und wenn alle dem gleich sind, so haben wir freilich nichts dabei zu tun. Dieser Angriff steht in dem Reichsanzeiger. Schütz hat ihn mir kommuniziert. Er besteht aus einem Distichon, wo aber der Pentameter vor dem Hexameter steht. Sie können sich nichts Erbärmlicheres denken. Die Xenien werden hämisch gescholten. Die jungen Nepoten hat Schlegel noch nicht heraus. Er fragte uns heute wieder danach. Was Sie aber belustigen wird, ist ein Artikel in dem neuen Leipziger Intelligenzblatt, welches in Folio herauskommt. Hier hat ein ehrlicher Anonymus sich der Horen gegen Reichhardt angenommen. Zwar sind beide nicht genannt, aber unverkennbar bezeichnet. Er rügt es sehr scharf, dass dieser Herausgeber von 2 Journalen, das erste in dem andern unverschämt lobe und gegen ein anderes Journal einen schändlichen Neid blicken lasse. Vor jetzt wolle er es bei diesem Winke bewenden lassen, aber er droht ihm hart zu Leib zu rücken, wenn dieser Wink nichts fruchte. Für heute sei es mit diesen Novitäten genug. Wir sind hier ganz wohl auf. Ich rücke langsam in meiner Arbeit fort. Leben Sie recht wohl. SCH. Den Vossischen Almanach hab ich gesehen. Er ist miserable.